How is it going with your fast? Wie geht's euch beim Fasten? I won't have you raise your hands, but just asking, how are you doing? Ich möchte jetzt nicht, dass ihr aufzeigt, sondern ich frage einfach nur, wie es euch geht. This is the end of the first week. Das ist das Ende der ersten Woche. And I had a pretty good week. Und ich hatte eine ziemlich gute Woche. The Daniel fast actually is really almost like not a fast. Und das Daniel-Fasten ist so, wie wenn man eigentlich fast gar nicht fasten würde. I mean, you still can eat vegetables, fruit, nuts, brown rice. It's like not even a fast. Also du kannst immer noch Gemüse, Obst, Nüsse, Reis und so weiter essen. Das ist fast still kein Fasten. A fast. It's a Daniel fast. Aber es ist trotzdem ein Fasten, nämlich das Daniel-Fasten. And I'd like to encourage those who are fully engulfed in it, fully active in it. Und ich möchte die ermutigen, die total dabei sind. Let's keep going and believe in God for breakthroughs. Dass wir weitermachen und daran glauben, dass Gott Durchbrüche schickt. For those who have been discouraged und für diejenigen, die entmutigt worden and have sind given up after a day or so, und die schon nach einem Tag oder so aufgegeben haben, I'd like to encourage you, maybe try again this week. Möchte ich eben ermutigen, vielleicht einfach nochmal anzufangen und nochmal sich die Mühe zu geben. Give yourself Woche. A lot of room, a lot of grace. Und seid gnädig mit euch selber. I want to read something to you from the Gospel of Luke. Ich möchte euch etwas aus dem Lukas-Evangelium vorlesen. Chapter 4, verse 1 and 2. Kapitel 4, Vers 1 und 2. It says, Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led around by the Spirit in the wilderness. Also hier heißt es, vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste. So he was, Jesus himself was full of the Holy Spirit. Also Jesus selbst war erfüllt vom Heiligen Geist. And dependent on God. Und total abhängig von Gott. And he was led by the Holy Spirit. Und er wurde vom Heiligen Geist geführt. Though he was God the Son. Obwohl er Gott der Sohn war. But verse 2 says, in Vers 2 heißt for 40 days, 40 Tage lang, being tempted by the devil, wo er eben vom Teufel versucht wurde, he ate nothing during those days. Und die ganze Zeit lang aß er nichts. And here it is. And when they had ended, he became hungry. Und hier kommt's jetzt. Und als es vorbei war, wurde er hungrig. So after the fast was over, Jesus got hungry. Das heißt, nachdem das Fasten vorbei war, bekam er Hunger. So he didn't spend every day battling hunger pains and thinking, I wish I had a hamburger. Das heißt, er hat nicht jeden Tag so einen Kampf, einen inneren Kampf gehabt und so Bärenhunger gehabt und gedacht, ich wünsche, ich hätte jetzt einen Hamburger. The fast is beyond that. Sondern das Fasten geht darüber hinaus, es steht da drüber. And if you have, if you're struggling and you think, oh, this really stinks, I don't like this, then back off a little bit. Und wenn es dir so geht, dass du denkst, ach, ich mag das nicht, das ist furchtbar, dann dreh den Schritt zurück. Eat a piece of bread or something and just don't let the hunger thing be the issue. Und dann isst vielleicht ein Stück Brot oder so, aber lass diese Hungersache nicht zum Problem werden. And just keep going. Und mach einfach weiter. Because God sees our heart. Denn Gott schaut das Herz an. It's fasting is not proving to God something. Denn beim Fasten geht es nicht darum, Gott etwas zu beweisen. It's just learning to be more dependent on him. Sondern es geht darum zu lernen, dass wir mehr abhängig werden von ihm. I want to read from the Gospel of I want to read a story that's in three Gospels. Und ich möchte jetzt eine Geschichte lesen, die wir in drei Evangelien finden. Actually, it's in all four of them, but I'm going to take it from three. Und eigentlich finden wir sie in allen vier Evangelien, aber heute werde ich sie aus drei verschiedenen lesen. And you just have to translate as I read. Okay, this is three accounts together. Also hier sind drei Berichte zusammengefasst. And when evening came, Jesus and his disciples went down to the Sea of Galilee. Und als es Abend wurde, gingen die Jünger und Jesus zum See Genezareth. And immediately Jesus made them get into a boat. Und sofort sagte Jesus, komm, lass uns in ein Boot steigen. Oder steigt in ein Boot. To go ahead of him to the other side. Denn sie sollten alleine schon vorausrudern auf die andere Seite. To Bethsaida. Nach Bethsaida. And after getting in the boat, Jesus bid them farewell. Und nachdem sie ins Boot gestiegen wurden, sagte Jesus auf Wiedersehen. And after he himself sent the crowd away, he left for the mountain by himself to pray. Und nachdem er die ganze Menschenmenge verabschiedet hatte, ging er allein auf den Berg, um zu beten. And when it was evening, he was all alone there. Und als es Abend wurde, war er dort ganz alleine. In the meantime, the disciples had already started to cross the sea to Capernaum. Und in der Zwischenzeit hatten die Jünger schon angefangen, eben den See zu überqueren nach Capernaum. It had already become dark. Und es war schon Abend und Nacht geworden. And Jesus had not yet come to them. Und Jesus war immer noch nicht zu ihnen gestoßen. The sea began to be stirred by a strong wind. Und der See wurde von einem starken Wind angefacht. And was blowing contrary to them. Und er kam von der Gegenrichtung. Now the boat was already a long distance from the land in the middle of the sea. Und das Boot war schon weit weg vom Ufer in der Mitte des See Genezareth. Being battered by the waves. Und wurde von den Wellen hin und her geschüttelt. You can just picture it in your mind, right? Das kann man sich so richtig vorstellen, oder? And they're just fighting the waves. Und sie haben einfach gegen die Wellen angekämpft. And Jesus was still alone on the land, watching them straining at the oars. Und Jesus war immer noch alleine am Ufer und hat zugeschaut, wie sie mit den Rudern gekämpft haben. Then in the fourth watch of the night, which is 3 to 6 in the morning. Und dann in der vierten Nachtwache, das ist zwischen 3 und 6 am Morgen. When they had rowed about 5 to 7 kilometers out. Als sie circa 5 bis 7 Kilometer auf dem See draußen waren. They saw Jesus walking on the sea. Haben sie plötzlich gesehen, wie Jesus auf dem Wasser ging. Drawing near to the boat. Und auf das Boot zukam. And they were terrified. Und sie waren total erschrocken. And said, "It's a ghost." Und sagten, das ist ein Geist. And they cried out in fear. Und sie haben vor Angst geschrien. But immediately Jesus spoke to them and said, aber Jesus hat sofort zu ihnen gesprochen und sagte, "Take courage, it is I. Do not fear." Hab Mut, ich bin es. Hab keine Angst. Peter said to him, "Lord, if it's you, command me to come to you on the water." Und Petrus sagte zu ihm, ja, wenn das du bist, dann befiehl mir, zu dir auf dem Wasser zu kommen. Jesus said, "Come." Und Jesus sagte, komm. And Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. But seeing the wind, he became frightened. Aber als er den Wind sah, hatte er sehr viel Angst bekommen. And began to sink. Und begann zu sinken. He cried out, "Lord, save me." Und schrie dabei, Herr, rette mich. Immediately Jesus stretched out his hand and took hold of him. Und Jesus hat sofort die Hand ausgestreckt und hat ihn rausgezogen. And said to him, und sagte zu ihm, "You of little faith." Du mit deinem kleinen Glauben. Why did you doubt? Warum hast du gezweifelt? Like, why did I doubt? Warum habe ich gezweifelt? Like, why did I doubt? Warum habe ich gezweifelt? I'm walking on water in a storm. Ich gehe auf dem Wasser während eines Sturms. And you're asking me why I doubted? Und du fragst mich, warum ich Zweifel hatte? I wonder when we stand before the Lord and he's talking to us. Ich frage mich, wie es ist, wenn wir vorm Herrn stehen und er zu uns spricht. And he's reviewing our life. Und er mit uns unser Leben nochmal passieren lässt. All that his grace was doing. Und alles uns zeigt, was seine Gnade getan hat. I wonder how many times he'll say that to us. Frage ich mich, wie oft er das uns zu uns sagen wird. As he shows us situations. Wenn er uns die Situation noch mal vor Augen führt. Oh, you of little, why did you doubt? I was there. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ich war doch da. Let's go further. And in here. Gehen wir weiter. The Lord is saying, in here, in this situation. Und der Herr sagt, in dieser Situation. Why did you doubt? In der nächsten Situation, warum hast du da gezweifelt? I was there. Ich war doch da. So they were willing to receive him into the boat. Also haben sie ihn wieder ins Boot genommen. And the wind stopped. Und der Wind hat aufgehört. Quack. And they were utterly astonished. Und sie waren total verwundert. And those who were in the boat worshipped him, saying, "You are certainly God's son." Und alle, die im Boot waren, haben ihn angebetet und gesagt, du bist sicher Gottes Sohn. And here it is. Und hier kommt's. And immediately the boat was at the land. Und sofort war das Boot am Ufer angekommen. Interesting. Ist das nicht interessant? And the next day the crowd that stood on the shore. Und am nächsten Tag war es so, dass die Menschenmenge, die immer noch am Ufer war, saw only one boat. Nur ein Boot gesehen hat. And they were wondering how Jesus got there. Und haben sich gefragt, wie ist Jesus hierher gekommen? Because they knew he didn't get into the boat on the other side. Weil sie gewusst haben, Jesus ist nicht mit den anderen ins Boot gestiegen. It was a night of miracles. Es war die Nacht der Wunder. There was a storm. Es war ein Sturm. And it was a night of miracles. Und es war eine Nacht von Wunder. And what I want to bring out tonight is this fact that they were in the midst of the storm. Und was ich heute rausstreichen will, ist, dass sie inmitten eines Sturmes waren. And when they thought it was the most hopeless, und als sie gedacht haben, jetzt ist es am allerhoffnungslosesten, right in the middle, als sie in der Mitte waren, the Lord shows up. Da kommt der Herr. And the moment he steps into the boat, und im Moment, als er ins Boot steigt, the moment they received him into the boat, in dem Moment, als sie ihn ins Boot reingeholt haben, into their situation, in die Situation reingeholt haben, everything stopped. Steht alles still. And they were immediately where they wanted to go. Und sofort waren sie dort, wo sie hin wollten. Now I've seen that principle happen dozens and dozens and dozens of times in my life. Und ich habe gesehen, wie dieses Prinzip sich wiederholt hat, dutzende Male in meinem Leben. Where I look at myself and I think I'm never going to get there. Wo ich mich selber anschaue und mir denke, ich werde nie dorthin kommen. I'm never going to be a humble person. Ich werde nie eine demütige Person werden. I'm never going to be a generous person. Ich werde nie eine großzügige Person werden. I'm never going to be a hero of the faith. I'm never going to. What's wrong with me? Ich werde nie ein Glaubensheld werden. Was ist denn falsch mit mir? You try and you think it's hopeless. I'm hopeless. Du strengst dich an und siehst, es ist hoffnungslos. And then you go before God and you're broken and you just throw it all on the table. Und dann kommst du vor Gott und du bist total zerbrochen und dann bringst du es ihm einfach auf den Tisch. You say, God, you know my heart. I want to, but I don't know how. Und dann sagst du, Gott, du kennst mein Herz. Ich will ja, aber ich weiß nicht wie. And you cast your cares upon him. Und du legst all deine Sorgen auf ihn. 1. Peter chapter 5. 1. Petrus 5. Verse 7. Vers 7. Because he cares for you. Denn er sorgt für dich. And then a little while later, und dann kurze Zeit später, someone says to you, you know what blesses me about you? Sagt dir jemand, weißt du, was mich so was mich so freut über dich? You're such a generous person. Du bist so eine großzügige Person. And you think, who, me? Und du denkst, wer? Ich? Yes, you. Ja, genau du. And then you remember the struggle you had. Und dann denkst du zurück an den Kampf, den du hattest. You can't figure out how you got from this point over to this point. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie du von dem Punkt zu diesem Punkt gekommen bist. Like, how did I cross over? I don't know how. Wie bin ich von da dahin gekommen? Ich habe keine Ahnung. Could you imagine the disciples were in the boat, they're rowing and they're thinking, we're never going to get there, ever going to get there. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Jünger im Boot saßen und die haben gerudert und sich gedacht, wir werden nie ans andere they Ufer kommen. They needed a breakthrough. Sie brauchten einen Durchbruch. Through the storm. Durch den Sturm. But it seemed like it was never going to happen. Aber es schien, als würde es nie geschehen. But Jesus was teaching them dependency. Aber Jesus hat ihnen gezeigt, abhängig zu sein. He came to the shore with them and he made them get in the boat. Er kam zum Ufer mit ihnen und hat sie ins Boot geschickt. Okay, everybody in the boat. Everybody in the boat. Kommt alle ins Boot rein. No, no, no, Lord, you get in the boat. Nein, du, Herr. No, get komm in the boat. No, Lord, you get in the boat. Nein, ihr steigt what ein. What did I say? Nein, get in the boat. Ein. Get in the boat. Come on. Steigt ein, well, steigt ein. Well, Lord, you ein. Come with us. No, get in the boat. Aber du kommst mit uns. I'll nein. Go with you, Lord. No. Everybody in the boat. Nein, ohne dich gehen wir nicht. He doch, made them Boot. Get in the boat. Und er machte es so, everybody, dass alle ins Boot too. Eingestiegen James, sind. Auch get du, in the boat. Jakobus, get rein mit in dir. The boat. Get in the boat. Everybody in the boat. Alle okay. Rein ins Boot. What are you, children? Get in the boat. Kommt, Kinder, steigt ein. Okay. Now, row toward Capernaum and also, have a nice journey. Straße auf Capernaum. And it says, and he said, farewell. Und er sagte, tschüss, auf Wiedersehen. Bye-bye. Bye, Lord. Love you. Tschüss, Herr. Hab love you lieb. Guys too. Hab euch auch love lieb. You. See you later, Lord. Wir sehen God dich bless. Später. Wir später. Don't work too hard. Gottes Segen. We're with you. We're on your side. Yeah. Okay. Have a nice trip. Gute I'll be, Reise. I'll be seeing you soon. Ich sehe euch. Werde euch bald wiedersehen. Ja. How is that, Lord? Wie denn, Herr? You're not in the boat. Du bist doch gar nicht bei uns im Boot. And then he tells all the people, okay, everybody go home. Go home, go home. Und dann dreht er sich um und sagt zur Menschenmenge, alle nach Hause, geht Bartimaeus, heim. I told you 10 times, go home. Get hey, out of ihr here. Seid immer noch everybody. Da, ich habe euch doch 10-mal gesagt, geht nach Hause. Everybody go home, it's over now for now. Just go home. Go bis home and tell everybody about my love and God's love for you. Es go ist home. Vorbei für heute, geht okay. Nach Hause. Geht zurück in die Stadt und zeigt jedem, wie sehr ich euch liebe. When everybody left, he went to the mountain to pray. Und als alle weg waren, ist er zum Berg gegangen. And it says, and he could see them. Und es heißt da, er hat sie gesehen. But it was already dark. Aber es war schon dunkel. But he's got eagle eyes, right? Aber er hat Adleraugen, oder? He's God's son. He sees them. Er ist Gottes Sohn, er sieht sie. It's like 50 football fields away and he sees them. Es ist so, als ob sie 50 Footballfelder weit weg waren, aber trotzdem sieht er sie. And the storm is coming. Und da kommt der Sturm. And he's up there praying and he sees the dark clouds coming over. Und dann ist er da am Beten und zugleich sieht er die dunklen Wolken, die sich da zusammenballen. And they're just rowing. And they're fighting the waves. It's like, come on, put your back into it. We'll never make it. Und sie kämpfen da im Boot und rudern und denken sich, na, wie geht das? Wie können wir uns an den Ufer kommen? Come on, we can do it. Put your back into it. Let's go. Gebt alles. And they're just fighting and the wind is contrary. This is going on for a long time. Und dann kämpfen sie gegen das Wetter und es dauert lange Zeit. Right in the middle of the sea. Und es geschieht alles in der Mitte des Sees. And Jesus is teaching them dependency. Und Jesus lehrt sie, abhängig zu sein. To be dependent on him. Von ihm abhängig and zu he comes sein. Walking on the water. Und dann kommt er auf dem Wasser gehen zu ihm. He is above the storm. Er ist über dem Sturm. It does not affect him. Der Sturm hat keinen comes like Einfluss walking auf ihn. On the water. Er kommt einfach und geht auf dem Wasser. And he comes right toward them. Und er geht auf sie zu. And of course they start screaming. Und natürlich beginnen sie zu schreien. In the moment he steps in, it's over. Und in dem Moment, in dem er ins Boot steigt, ist alles vorbei. Storm just dies. Der ganze Sturm hört einfach auf. And it's still like glass. Und es ist ganz still. And then they're at the shore. Und dann sind sie am Ufer. Now 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Im 1. Korinther 15 Vers 10. Paul says, look, I am what I am by the grace of God. Sagt Paulus, ich bin, was ich bin durch die Gnade Gottes. I worked harder than everyone else. Ich habe härter gearbeitet als jeder sonst. And yet it was not me. Und dennoch war es nicht ich. It wasn't me. Es war nicht I ich wasn't selbst. The one doing it. Ich war nicht der, der es getan hat. It was God. Es war Gott. It was his grace. It wasn't me. Es war seine Gnade. Es war nicht ich. And this is what we have to grasp. It's God doesn't want it to be us. Und das müssen wir verstehen. Gott will nicht, dass wir es tun. So he allows us into situations where we really struggle, contrary winds. Und deswegen erlaubt es sozusagen, dass wir in Situationen geraten, wo wir wirklich kämpfen, wo wir Gegenwind haben. Really, so we can exercise our strength. Really put our muscle into it. So dass wir wirklich unsere Kraft da reinpumpen können. Come on, boys, put your back into it. Kommt, strengt euch an, kommt, Jungs. And they're losing the battle. Und die verlieren den Kampf. And Jesus steps into the situation. Und Jesus steigt in diese Situation rein und. It's over. Es ist ruhig. How did we get to the shore? I have no idea. Wie sind wir zum Ufer gekommen? Keine Ahnung. Peter, I thought you said we were in the middle. Petrus, ich dachte, du hast gerade gesagt, wir sind mitten im See. You knew we were. Waren wir ja auch. How are we on the shore now? Wow, wie haben wir es hier ans Ufer geschafft? Have you experienced that? Wie erfährst du das? Where you struggle with something? Wenn du mit was kämpfst, where you see pride in your own life, wo du Stolz in deinem eigenen Leben siehst oder Selbstsüchtigkeit indifference to God, oder Gleichgültigkeit gegenüber Gott or unforgiveness or bitterness or any of these, oder Bitterkeit any of these things, oder die, nicht die Bereitschaft hast zu vergeben, something irgendetwas. That's always showing its head somehow and you think, is this thing ever going to go away? Oder die Selbstsucht kommt schon wieder zu dir reingekrochen und du denkst, geht das jemals weg? And then we come to God. Und dann kommen wir zu Gott. Because we want a breakthrough. Denn wir brauchen und wir wollen diesen Durchbruch. We think, God, I want a breakthrough. I want a breakthrough in this area. Und dann sagen wir zu Gott, Gott, ich will einen Durchbruch. Ich brauche einen Durchbruch in diesem Bereich. I want to learn to trust you. Ich möchte lernen, dir zu vertrauen. I want a life with you. Ich möchte ein Leben mit dir. I want to walk with you. Ich möchte mit dir gehen. Help me. Hilf Help mir. Me. Hilf mir. And you give it to God. Und du gibst es Gott. And somehow. Und irgendwie. Whether it happens the next day or a week later, you don't even know when. Ob es am nächsten Tag passiert oder eine Woche später, du it's weißt nicht mal like wann. In your life. Es ist einfach anders in deinem Leben. And you're kind of just walking in it. Und du gehst einfach in der Situation. People notice it. Und die Leute um dich rum merken. And you think, wait a minute. I was in the middle of a hopeless mess. Und du denkst dir, Warte mal, ich war doch gerade noch inmitten von diesem Chaos. How did I get here? Wie bin ich hier hingekommen? How did I become who I am? Wie bin ich zu dem geworden, der ich bin? It's by his grace. Durch seine Gnade. Fasting. Fasten. The Lord wants to teach us to depend on him. Damit will der Herr uns zeigen, von ihm abhängig zu sein. He doesn't want us to fast for him. Er will nicht, dass wir für ihn fasten. He doesn't need anything from us. Er braucht doch nichts von uns. The Pharisee said to God, Lord, I thank you. I thank you. Der Pharisäer hat zu Gott gesagt, Herr, ich danke dir. I'm not like them. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die. Thank you. Danke. Thank you. I'm not like them. Danke, dass ich nicht so bin wie die. I fast twice a week. Ich faste zweimal twice, die Woche. Not once, twice. Nicht nur twice einmal. A week. Zweimal. And I tithe. Und ich spende. And the Lord was showing that the zehnte and the fasting were the two very powerful spiritual disciplines. Und eben, also Fasten und den Zehnten geben, waren die beiden wichtigen Disziplinen. That if you do them the wrong way, aber man sieht hier, wenn man die falsch macht, you can do them in the flesh, dann kann man kann die auch im Fleisch machen. And not profit from them. Und davon nichts zurückbekommen. We can fast in the flesh. Wir können im Fleisch fasten. And we can succeed or we can fail. Und wir können Erfolg haben oder Misserfolg haben. It's not possible. Can't do this. Ah, es ist unmöglich. Ich kann das nicht. I want you to watch a video of people who fast the wrong way. Wir wollen ein Video anschauen, wie Menschen auf falsche Art und Weise fasten. All right, we'll come right back. That's fine, huh? Last Sunday we started the fast. Letzten Sonntag haben wir mit dem Fasten begonnen. And I was just occupied all day with church and things like that, and I didn't even notice that we were fasting actually. Und ich war den ganzen Tag beschäftigt mit der Gemeinde und habe nicht mehr dran gedacht, dass wir fasten und Monday, so. My wife set all the food up, so you know I just eat what she gives, and everything is in line with the fast, so it's not hard, you know. Und am Montag war es auch einfach, weil meine Frau das ganze Essen vorbereitet hat. Ich muss mich nicht drum kümmern. Can't eat that. Can't eat that. Can't eat that. No coffee, hon. Okay, sorry. Und dann hat's geheißen, das kann man nicht essen und das kann man nicht und das schon, aber du kannst keinen Kaffee trinken. Tuesday, okay. Monday was a busy day. Tuesday was a busy day. Montag und Dienstag waren sehr sehr volle Tage. Was still tired from Africa, so. Und war noch müde von Mary Afrika. Mary said, "You want to get a video tonight?" Und Mary hat gesagt, möchtest du nicht ein Video holen für heute Abend? I thought to myself, but we're fasting. Und dann dachte ich, aber wir fasten doch. Watch a video when we're fasting. Wir können doch kein Video anschauen, wenn wir and fasten. I thought, okay, what do you want to get, you know? Und ich habe gefragt, ja, was willst du? She's like, I don't know, we'll just go there and I'll get something. Und Mary hat gesagt, egal, geh einfach so mal we hin went und schau, there was and I thought, I'm going to probably sleep anyway through it, it doesn't matter. Whatever you get, you can get a girly thing, I don't care, it doesn't matter. I don't care. I'm gonna. Und ich habe mir gedacht, ist eigentlich eh egal, was wir anschauen. Mary kann sogar so ein Girl I'm gonna Film fall asleep anyway. Ich werde sowieso schlafen. So I said, what did you get? Und dann ist sie hingegangen she und hat says, was geholt. I got this thing. I don't know what it is, but it's I know the actress. Und sie hat gesagt, ich weiß nicht mal, was ich da mitgebracht habe. Ich kenne einfach die Schauspielerin. We got home, we put the video up, we set the TV up and und dann haben wir alles aufgebaut. Plugged it in and I just prayed God, whatever it is, just use it to bless me somehow, to speak to me. Und dann habe ich zu Gott gesagt, was auch immer es ist, bitte segne mich dadurch. And on comes this movie. Und dann kommt dieser Film. Have you ever heard of this movie called The Whistleblower? Habt ihr jemals von dem, der, kennt jemand den Titel auf Deutsch? Whistleblower? The Whistleblower? The Whistleblower? Anybody see that movie? Hat it's a true story, gesehen? A true story that happened in Bosnia. Das ist eine wahre Geschichte, die sich in Bosnien zugetragen of UN soldiers, American UN soldiers, da geht es um amerikanische UNO-Soldaten, selling girls into prostitution. Die Mädchen in die Prostitution verkauft and haben. Using UN vehicles to bring them across the border to sell them into prostitution. Und haben UNO-Fahrzeuge verwendet, um sie über die Grenze zu schmuggeln und in die Prostitution and zu verkaufen. And the story was all about the brutality. Und in der ganzen Geschichte sah man so diese Brutalität. True story in how they were chained and absolutely abused. Das ist eine wahre Geschichte und man sah, wie sie in Ketten gelegt waren und wie sie missbraucht wurden, wie sie getötet wurden, wie sie erschossen wurden, wie sie geschlagen wurden. It was like my first I thought this is a miracle that I'm watching this video. Und dann habe ich zuerst gedacht, das ist ein Wunder, dass ich jetzt dieses Video anschaue. Definitely the result of this fast. Das ist auf jeden Fall ein Ergebnis vom Fasten. That I don't even really feel. Dass ich noch nicht mal mir darüber Gedanken gemacht habe. But Jesus didn't feel it. He wasn't hungry. Aber Jesus hat es nicht gefühlt. Er war nicht hungrig. The fast wasn't about fighting with hunger. It was about focusing on the Lord. Und beim Fasten ging es nicht darum, gegen den Hunger anzukämpfen, sondern sich auf den Herrn zu konzentrieren. Before we got this building, I fasted 4 weeks. Bevor wir dieses Gebäude aufstellen, bauen konnten, habe ich 4 Wochen gefastet. No food fast for 4 weeks. Kein Essen fasten für 4 Wochen. Because we needed to get this building. Denn wir brauchten dieses Gebäude. And we were in negotiation and the owner was not giving us a deal. Also wir haben nichts gegessen während 4 Wochen und wir waren in der Verhandlung und wir bekamen keinen Deal vom Besitzer. And I said, look, you don't understand. Und ich habe zu ihm gesagt, schau, I said, we're a Christian church and we're praying for a miracle and this is not a miracle. Sie verstehen das nicht. Wir sind eine christliche Gemeinde und wir beten hier für ein Wunder und das ist sicher kein Wunder. And the realtor said, look, I could rent this building out tomorrow. Und der Besitzer sagte, schauen Sie, ich könnte dieses Gebäude schon morgen an jemanden vermieten. You try to rent it out, und ich sagte zu ihm, ja, versuchen Sie es. And I'll pray. Und ich werde beten. And you watch. Und Sie schauen sich an. You won't be able to rent it out. Und Sie werden sehen, Sie werden es nicht loswerden. So I fasted for 4 weeks. Also habe ich 4 Wochen gefastet. I didn't intend to fast for 4 weeks. I just went day by day. Und ich habe es mir gar nicht vorgenommen, 4 Wochen lang zu fasten. Es ging einfach so tageweise dahin. I'll fast a day. Ich faste einen Tag. Or more. Oder mehr. And then I was halfway through the third day. I thought, oh, all right, one more. Und dann war ich so in der Mitte des dritten Tages angelangt und dachte, noch einen. Noch einen. More. Oder noch mehr. A week. Eine Woche. 8 days, okay. 8 Tage, I'll just end on 9 days. Oder vielleicht 9 Tage. 10. 11, 10. 12. 13. 12, 25. 26. 28. 26, 27, 28. That's enough. 28 is enough. Das ist genug. Then they came back to us. Und dann sind sie zu uns zurückgekommen. And they said, we cannot rent it. No, nobody wants to rent this building. We can't get rid of it. Und haben zu uns gesagt, niemand hat dieses Gebäude mieten wollen. Please, wir können es nicht loswerden. We will make a deal with you, please. Bitte, bitte, gehen Sie jetzt einen Deal mit uns ein. He said, look, we will offer you this and this and all new windows and this and this and this. Und dann haben sie aufgezählt, was sie uns alles anbieten und neue Fenster und so weiter. I said, that's a miracle. Und dann sagte ich, das ist jetzt ein Wunder. So that's, we're in the building. Und daher sind wir in diesem Gebäude. But you know, in the fast, you don't like feel like Superman. Und in dem Fasten aber, während du fastest, you fühlst du dich nicht wie Superman. Don't even feel so spiritual. Du fühlst dich noch nicht mal besonders geistig. And this is the discipline of dependency. Und das ist genau diese Disziplin der Abhängigkeit. Because during the fast, you actually feel less spiritual. Denn während des Fastens fühlst du dich eigentlich weniger geistlich. Seems like, you know, nothing's really happening. Denn es schaut so aus, als würde nichts passieren. Not eating certain things and, you know, whatever. And ich esse einfach manche Sachen nicht. Okay, let's just keep was going. Auch immer. Egal, but something is happening. Aber es passiert dabei etwas. God is teaching us dependency. Gott lehrt uns Abhängigkeit. When we don't feel spiritual, he's calling us to himself. Aber während wir uns auch nicht geistig fühlen, zieht er uns doch zu sich hin. And I have such a burden now, and other people do too, to help these girls who are slaves. Und mir ist es jetzt so wichtig geworden und andere Leute auch, dass wir diesen Mädchen helfen, die in die Sklaverei verkauft Christine wurden. Christine Kane from Hillsong has dedicated her whole life to help free these girls. Und Christine Kane von Hillsong hat ihr ganzes Leben hingegeben, um diesen Mädchen zu helfen. And they're coming through Greece. Und sie kommen durch Griechenland herein. They're coming out of Eastern Europe. Und die kommen von Osteuropa. They give these kind of advertisements of jobs in the West. Und da heißt es dann, ja, ihr könnt hier den tollen Job im Westen and then bekommen. They come and then they're captured. Und dann kommen sie rüber und dann werden sie festgenommen. They're raped. dann werden sie vergewaltigt. By five, six guys. Von fünf oder sechs Typen. They're beaten, they're not fed, they're chained. Sie werden geschlagen, ihnen wird nichts zu essen gegeben, sie werden in Ketten gelegt. Until they just completely lose themselves, their personality. Bis sie sich selber ganz verlieren, ihre eigene Persönlichkeit. And they're so afraid, they're just slaves. Und sie haben so viel Angst, sie sind einfach Sklaven. Sie sind Sexslaven. There's 2.5 million girls right now that are sex slaves. 2,5 Millionen Mädchen derzeit gibt es, die Sexsklaven sind. 27 million slaves in the world today. 27 Millionen Sklaven auf der Welt. And we can pray. See, we can. This is now on my list for breakthroughs. Und das ist jetzt auf meiner Liste an Durchbrüchen. Lord, open a door for us to get involved. Wir können dafür beten und wir beten, Gott, öffne eine Tür für uns, dass wir uns like da einbringen. Und ich habe jetzt 18 Dinge auf meiner Liste in meinem Buch, für die ich bete für einen Durchbruch. Besides the seven things that Mary listed. Neben den sieben Dingen, die Mary aufgeschrieben hat. Breakthrough. Durchbruch. We need to push through something that is blocking. Wir müssen durch etwas durchstoßen, was ein Hindernis ist. It's some kind of a storm, something that's hindering us. It's contrary wind. Das ist so wie ein Sturm, der uns behindert. Das ist Gegenwind. And the Lord wants us to have him come into the situation. Und der Herr möchte, dass wir ihn bitten, in die Situation reinzukommen. I'll close with this. John chapter 15, verse 7. Ich möchte mit Johannes 15, Vers 7 abschließen. If you abide in me, wenn ihr in mir bleibt, and my word abides in you, und mein Wort in euch bleibt, ask anything you want and I'll do it. Dann bittet mich alles, was ihr wollt, und ich werde es tun. If you abide in me, wenn ihr in mir bleibt, that means if you operate in dependency on me. Das heißt, wenn du in der Abhängigkeit von mir lebst, and I abide in you, und ich in dir bleibe, that my word is operating in you. Dass mein Wort in dir wirkt. So it's dependency and authority. Das heißt, wir sprechen hier von Abhängigkeit und Autorität. If you are growing in dependency on me, wenn du in der Abhängigkeit an mich zu mir wächst, and you're allowing my word to live in you, und es erlaubst, dass mein Wort in dir lebt, and speak it out of your mouth, und aus dir herausspricht. Ask anything you want and I will do it. Dann bitte mich alles, was du willst, und ich werde es tun. 2. Corinthians chapter 10. 2. Korinther 10. Our weapons are not fleshly weapons. Unsere Waffen sind nicht fleischliche Waffen. We don't fast in the flesh. Wir fasten nicht im Fleisch. We have to ask God, look, I don't like fasting. Wir müssen zu Gott sagen, schau, ich mag Fasten nicht. But I want to have a breakthrough. Aber ich möchte einen Durchbruch haben. So I'm depending on you to do it. Deswegen möchte ich mich auf dich verlassen, von dir abhängig sein, and um I'm es zu tun. Even depending on you for my dependence on you. Und sogar darin, dass ich von dir abhängig bin, möchte ich von dir abhängig sein. I don't even know how to be dependent on you. Ich weiß ja noch nicht mal, wie es geht, abhängig zu sein. So von I'm dir. Depending on you. To help me depend on you. Deswegen bin ich von dir abhängig und möchte mich in diese Abhängigkeit begeben, damit du mir helfen kannst, von dir abhängig zu sein. And then we walk by faith. Und dann gehen wir im Glauben. Waiting for the wind to blow behind us. Und warten darauf, dass der Wind von hinten kommt. In the right direction. In die richtige Richtung bläst. It says, and Jesus breathed the Holy Spirit on them. Und dann heißt es, dass Jesus den Heiligen Geist auf sie geblasen hat. John 21, 22. Johannes 21, Vers 22. And he breathed the Holy Spirit on them. Und er hat den Heiligen Geist auf sie geblasen. And if we're born of the Spirit, und wenn wir aus dem Heiligen in Geist John chapter geboren 3, sind, verse 8, we are like the wind. In Johannes 3, Vers 8 heißt es, dann sind wir wie der Wind. God, blow on me. Gott, blase auf mich. Take me where I don't want to go. Atme auf mich und bring mich dorthin, wo ich nicht hingehen möchte. If we humble ourselves before the Lord, wenn wir uns vor dem Herrn demütigen, in James chapter 4, Jakobus 4, he will lift us up. Wird er uns aufheben. Lift us up. He'll lift us up. Er wird uns aufheben. He'll help us to do what he wants us to do. Und er wird uns helfen, das zu tun, von dem er will, dass wir es tun. I don't like it's, do you like I don't like fasting. Does anybody like fasting? Also, ich mag Fasten I love nicht. To Wer eat. Von euch mag I love Fasten? To eat everything. Ich liebe es zu essen. Love ich liebe to eat. Alle möglichen I hate Speisen. Fasting. I hate ich liebe skipping es a zu meal. Essen. Aber ich hasse es zu fasten. But if the Lord wants to do it, aber wenn der Herr es tun will, and there's something that he wants to pull down, und wenn es etwas ist, das er runtergießen will. Our weapons are not fleshly. Unsere Waffen sind nicht fleischliche Waffen. 2. Corinthians 10:5. But they are divinely powerful. Sondern sie sind göttlich. To the pulling down of strongholds. Und mächtig, so dass sie eben diese Burgen, diese die gegen uns stehen, niederreißen. Strongholds of lies. Also diese Festungen der Lügen, that are between us and a blessing from the Lord, die zwischen uns und dem Segen stehen. And God wants to pull it down. Und Gott möchte uns Segen Is und there die, a spirit Segen, diese Festungen there? Niederreißen. You know, I was talking about my Festplatte, my external hard drive. Ich habe über meine Festplatte neulich gesprochen. It was brand new. Die war ganz neu. I took it to Guinea, I photographed some witchcraft and it doesn't work. Und ich habe in Guinea da also Hexerei-Prozesse fotografiert und es funktioniert nicht. Work. So we had a Liberia meeting this afternoon. Also die Festplatte funktioniert nicht und wir haben uns heute wegen Liberien getroffen. And I said to Festus and the team, I said, so what should I do? Und dann habe ich Festus gefragt, was soll ich machen? And Festus said, I photographed this, the witchcraft garden. Und er hat zu mir gesagt, ich habe diesen Garten fotografiert, wo die Hexerei stattgefunden hat und das Foto hat nicht funktioniert. He said, it's satanic. It's satanic. These are satanic powers. Und er sagte, das ist satanisch, das sind satanische Kräfte. Is it possible? Ist es möglich? It's possible. Es ist möglich. These are powers that we don't readily see in our midst. Das sind Mächte, die wir eigentlich nicht sehen in unserer Mitte. There was a kid in Liberia. He's a young pastor. He's 22 years old. Da war so ein Junge, so 22 Jahre, ein junger Pastor in Liberien. His name is Emmanuel. Sein Name ist Emmanuel. And he's being commissioned to Robertsport. Und er wurde nach Robertsport gesandt. To build a church. Um dort eine Gemeinde His zu gründen. First duty. Seine erste Pflicht so ist das. So after the conference, he said to me, "Can you pray for me?" Und so hat er nach der Konferenz zu mir gesagt, kannst du für mich beten? This is my first commission. Das ist mein erster Auftrag. I said, okay, before I pray for you, tell me what your life verse is. Und bevor ich für dich bete, habe ich zu ihm gesagt, sag du mir, was ist dein Lebensvers? He said, Matthew 16, 18. Matthäus 16, Vers 18, sagt like, er. Matthew 16, 18, what's that? I can't remember. I thought to myself, I didn't tell him that, I just thought, I can't remember. Ich habe mir gedacht, ich kann mir jetzt nicht daran erinnern. Like whoever Matthew 16, 18 for your life verse? Wie kommt er denn auf Matthäus 16, Vers 18 als sein Lebensvers? I mean, Proverbs 3, 5 and 6, or Philippians 4, 6, or 4, 13, or, you know, all these other verses, you know, seeking first the kingdom of heaven and all this stuff. Andere Verse, die wären doch toll, aber Matthäus 16, Vers 18? He said, yes, Matthew 16, 18. Und er sagte, ja, Matthäus 16, Vers 18. Upon this rock I will build my church. Auf dem Fels will ich meine Gemeinde gründen. And the gates of hell will not prevail. Und die Tore der Hölle werden nicht bestehen Who bleiben. Would choose that as a life verse in our midst? Wer von uns hier wird sich das als Lebensvers auswählen? The gates of hell will not prevail. Die Tore der Hölle werden nicht bestehen The bleiben. Strongholds of hell will not be victorious. Die Festungen der Hölle werden nicht siegen. That's my life verse. Das ist mein Lebensvers. This is your life verse. Yes. Und ich sagte, das ist dein Lebensvers. The strongholds of hell will not prevail. Die Festungen der Hölle werden nicht bestehen. I thought, where am I? Who? Wow, this is awesome. I thought this is awesome. Und ich habe mir gedacht, wo bin ich hier? Das Just to ist close. Wunderbar. Strongholds. Things that are hindering us. Also Festungen, die uns also ein Hindernis sind für uns. God wants a breakthrough. Durch die möchte Gott durchbrechen. I want to see breakthrough in so many areas. Ich möchte Durchbruch sehen in so vielen Bereichen. Jesus said, this spirit only goes out through prayer and fasting. Und Jesus sagte, der Geist kommt nur auf die, wo Gebet ist und wo Fasten ist. Come to me. Komm zu mir. And depend on me. Und sei von mir abhängig. Be relaxed, be confident. Sei ruhig, sei vertrauensvoll. And trust me to do it. Und vertraue mir, dass ich es tue. And watch what I do. Und schau zu, was ich tue. Jump in the boat. Steig ins Boot. Fight a little in the flesh. Und dann kämpfe ein bisschen im Fleisch. And then give it to me. Und dann gib es mir ab. And let me do it. Und lass es mich tun. And suddenly you'll find yourself 3 days later in the fast and not even hungry. Und dann findest du dich selbst wieder vor, noch nicht mal, also 3 Tage, wo du gefastet hast und du bist noch nicht mal hungrig. How did I get here? I don't know. Und du fragst dich, wie bin ich hierher gekommen? Ich habe keine Ahnung. By his grace. Durch seine Gnade. And this is his plan. Und das ist sein Plan. To lift us up. Uns aufzuheben. And this is what we have to pray for, ask und God for. Dafür sollen wir Gott beten. Danach sollen wir ihn the lifting beten. Up, the lifting up. Dass er uns aufhebt. And when you get frustrated because you can't do it. Und wenn du frustriert wirst, weil es scheint, als könntest du es nicht. That's just the beginning. Dann denk dran, das ist der that Beginn. Was necessary. Das ist nötig. You say, praise the Lord, I can't do it, but it's supposed to be like this. Dann sag, lobe den Herrn, preis den Herrn, ich kann es nicht, aber so soll es ja sein. I get it. I get it. Ich verstehe. It's you. Nämlich du bist es. It is not I that live, but Christ lives in me. Nicht ich lebe, sondern it's Christus you. Lebt in mir. Es bist Amen. Du. Amen. So, I just want to encourage you, if you haven't tried the fast. Ich möchte euch deswegen ermutigen, zu probieren, zu fasten. Try it. Probiert es. Because God wants to bring us through things. Denn Gott möchte uns durch Dinge durchbringen. He wants to bring things down. Er möchte Dinge runterbringen. He wants us to step into a new world. Er möchte, dass wir in eine neue Welt eintreten, that we've never experienced before. Die wir nie vorher erlebt haben. Let's pray. Beten wir. Right now I want to pray for strongholds to be pulled down. Ich möchte jetzt für Festungen beten, dass sie niedergerissen werden. Strongholds of unworthiness. Festungen, die uns sagen, dass wir unwürdig sind, die unwürdig sind. Where you feel you are not worthy. Wo du dich so fühlst, als wenn du nichts wert bist. That you're not good enough. Dass du nicht gut genug bist. You condemn yourself because you're not perfect. Wo du dich selbst verurteilst, weil du nicht perfekt bist. You're not the ideal Christian. Weil du nicht der ideale Christ bist. That's a stronghold. Das ist eine Festung. That's a lie. Das ist eine Lüge. From the enemy. Des Feindes. Because Jesus Christ has already given you worth. Denn Jesus Christus hat dir schon deinen Wert gegeben. He laid down his life for you. Er hat sein Leben für dich niedergelegt. He gave everything. Er hat alles gegeben. His life's blood. Das Blut seines Lebens. To buy you. Um dich zu erkaufen. To buy you free from the devil. Um dich freizukaufen vom Teufel. And he did it. Und er tat es. And he died on the cross and he said, it is finished. Und er ist am Kreuz gestorben und sagt, es ist vollbracht. It has been paid in full. Alles ist bezahlt worden. There is no more wrath for you. Es gibt keine Rache mehr für dich, keinen Zorn mehr für dich. There's no more punishment. Keine Strafe. He has lifted you up. Er hat dich aufgehoben. To a place of being totally worthy. Und auf einen Platz gestellt, wo du total wertvoll bist. He cannot love you more than he does right now. Er kann dich nicht mehr lieben, als er es jetzt bereits tut. So I pull down in Jesus' name the stronghold of unworthiness. Da möchte ich in Jesu Namen die Festung niederreißen, die Festung des Gefühls, wo wir uns nicht wertvoll fühlen. The stronghold of I can't receive unconditional love. und auch die Festung, wo wir uns denken, ich kann diese bedingungslose Liebe nicht annehmen. In Jesus name, receive it. In Jesu Namen, nimm sie an, empfange freely. Sie. Frei. He gave it to you, it cost him everything, and that's why it's free for us. Sie ist kostenlos für uns, weil bereits alles gegeben hat. He loves you. Liebt dich. He loves you. Liebt dich. And let it sink down into your soul. Lass es tief einsinken in deine Seele. Let that love go into the places you don't want to show him. Und lass die Liebe einsinken, auch an den Orten, die du ihm gar nicht zeigen willst. Jesus said to the man with the withered hand, stretch out your hand. Jesus sagte zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand, strecke deine Hand aus. He had it hidden in his garment. Und der Mann hatte seine Hand versteckt gehalten. Because he was ashamed. Denn hat sich geschämt. Because it wasn't perfect. Denn die Hand war nicht perfekt. It was deformed, defective. Sondern die Hand war behindert und verformt. And Jesus said, stretch it out. Und Jesus sagte, strecke sie aus. And so right now, stretch out that part of you that you feel is deformed. Und daher streck jetzt den Teil von dir aus, wo du das Gefühl hast, dieser Teil ist verformt. That you don't want anybody to see. Diesen Teil, von dem du nicht willst, dass irgendjemand den Teil sieht. That you are ashamed of. Da, wo du einfach das Gefühl hast, du genierst dich dafür. Jesus sees it. Jesus sieht es. And he loves you, nevertheless. Er liebt dich genauso. He loves you. Liebt dich. And there is no fear in love. Und da besteht keine Angst in Liebe. Let his perfect love cast out your fear. Lass seine perfekte Liebe alle Angst vertreiben. And stretch it out. Und strecke sie aus. If you don't reveal it, he cannot heal it. Wenn du es ihm nicht zeigst, dann kann es nicht heilen. Just let it show him. Zeig's ihm. Confess. Und sag ihm, was dich bedrückt und bekenne es. There is no condemnation for those who are in Christ. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. There is no condemnation. Es gibt keine Verdammnis. There is no more guilt once you've confessed. Es gibt keine Schuld mehr, sobald du sie ihm gegeben hast und bekannt hast. There is no more guilt. Keine Schuld mehr. You can live guilt-free, it's true. Du kannst schuldfrei leben, es ist wahr. Receive it. Nimm es an. Embrace it. Und nimm es an, empfange es. He wants to give it to you. Möchte es dir geben.